zahlen muss. So gut wie sie mehr auf Straße hoch und die Touristen nerven immer noch. Und seit dem alten MIT trinke ich ganz gern gemütlichen Tee. Dann gehe ich weiter und doof vorbei. Am Kopf war plötzlich Polizei. Ich fühle mich gut. Auch wenn ich friere.